griff dem Leben in die Taschen. Und trieb mit Tod und Teufel Spaß. Sein Maul war weltlich ungewaschen. Er trank aus ziemlich allen Flaschen und nahm bei Nacht den Sternen Maß. Er stand auf dem Balkon des Jahres, sah Scheußliches und Wunderbares, und er vergaß, er kannte mehr als 1000 Damen, die zeigten ihm ihr Herz auf Aas. Er spielte mit den 1000 Dramen, er reiste unter 1000 Namen, hey, hey, und sah durch Wände wie durch Glas. Er lebte oft von Überresten, er wohnte manchmal in Palästen und er vergaß und Kohlenträger. Er wurde krank und er genas. Schoss am Kongo-Bett vor Liga und am Ison zur Alpenjäger und bis beinahe selbst ins Gras. Er fuhr auf Dampfer, die zerbrachen, hustete in allen Sprachen und er vergaß. Und er vergaß. Und weil sie ihn mit Blicken maßen, in denen leichtes Grauen saß, floh er auf Inseln mit Oasen zu Menschen, welche Menschen fraßen, indes er aus der Bibel las. Oft reicht die Trauer nur für Späße, er hoffte, dass man ihn vergesse, so wie er auch die anderen vergaß. Und so geschah's, und wenn sie ihn mit Blicken maßen, in denen er leichtes Grauen saß, floh er auf Inseln mit Oasen zu Menschen, welche Menschen fraßen, indes er aus der Bibel las. Was reicht die Trauer nur für Späße?